Zigarre aus der Tasche, ziel auf meinen Kopf. Mach dem ein Ende, bring mich um, das willst du doch. Jetzt hast du die Chance, mich zu killen, weil dein Traum, es ist aus, ich geb auf. Schieß einfach drauf, ich bin down, lieg am Boden, deine Knarre blendet mich. Ich hoffe, dass die Kugel im Lauf auch trifft. Ich bin nicht emotionsmäßig angepisst, nein, im Gegenteil, ich vermisse nichts. Ich hab Alben aufgebaut, wie ein Kartenhaus, doch dann kamen die Hater und sie lassen ihre Wut aus. Welche Wut brodelt in euch? Ihr seid Toys, dass ihr mir die Chance nicht geben wollt. Was ist toll daran? Ich bin dran, euch zu hassen, doch es nützt nix. Ich bin das Opfer, ihr die Killer mit Geschütz. Fix und fertig bin ich jeden Tag, weil ich daran denken muss, was der Pisser sagt. Ihr wisst nicht Bescheid, wie es ist, wenn man um Hilfe schreit. So weit gebracht, dass ich am Krepieren bin. Dieser blinde Hass, den du in dir trägst, hat keinen Sinn. Alles ändert sich, doch deine Meinung über mich nicht. Kannst du es nicht oder willst du es nicht? Was soll ich denn Großartiges dazu sagen? Ich könnte mich darüber jeden Tag beklagen, doch es bringt mich nicht weiter, egal was ich noch mache. Ihr wollt darüber reden, ach, dass ich nicht lache. Was soll diese Masche? Ich bin nicht der Hampelmann, auf den man einfach so nach Lust und Laune hampeln kann. Jetzt bist du hier vor mir und schau sicherheitshalber nach dem Kugeln im Lauf. Gleich ist es soweit, Tricky M wird es nicht mehr geben, denn du wirst die Knarre an meine Schläfe legen, den Lauf zurückziehen, doch du schaust mich an und dir wird klar, dass es ein Fehler war, Mann. Ihr wisst nicht Bescheid, wie es ist, wenn man um Hilfe schreit. Wir sind in einer Zeit, legst die Knarre weg, denn es hat keinen Zweck, mich zu töten, macht dein Leben immer noch nicht perfekt. Es verreckt jeden Tag ein kleines Kind in Afrika, doch darum kümmerst du dich nicht, weil es dich nicht betraf. Stattdessen planst du ein Attentat auf mich, nur weil ich das hab, was du nicht besitzt. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht Talente, die meisten gerne hätten, die ich selber kenne. Doch das ist Schicksal, keiner kann es ändern, außer dass man sich vielleicht selber verändert. Man kann sich selber ein Talent aneignen, ganz egal was du für dich jetzt entscheidest. Lass mich machen, was ich kann, weil ich es fühlen kann, dass ich viele Leute mit den Tracks berühren kann. Ich bringe sie zum Weinen, lass die Emotionen schreien, und was verborgen war, kommt wieder zum Vorschein. Ihr wisst nicht Bescheid, wie es ist, wenn man um Hilfe schreit.